Erst nach meinem Austritt aus dem Orden erfuhr ich, dass im Juli 1890 vor dem Schwurgerichte zu Straubing ein Prozess stattgefunden hatte, in welchem die Mutter des verstorbenen Karl Ebenhöch, die Witwe Babette Ebenhöch, der katholische Pfarrer von Kronungen, Johann Hartmann, der Jesuitenpater Hermann Nix und eine Summe von 66.000 Mark die Hauptrollen gespielt haben. Pater Hartmann wurde wegen Verleitung zum Meineide zu 3 Jahren Zuchthaus und 10 Jahren Ehrverlust verurteilt. Die Witwe Ebenhöch, die Hartmann meineidig zu machen versucht hatte, ging straffrei aus. Aus den Prozessakten ergibt sich, der Sohn der Ebenhöch, der in meiner Gegenwart verstorbene Jesuit Ebenhöch, hatte von seiner Großmutter eine Summe von 66.000 Mark geerbt. In dem Testamente war bestimmt, dass, wenn der Erbe ohne Nachkommen stürbe, das Erbe an 2 Tanten, Schwägerinnen seiner Mutter, fallen solle. Auf die Frage des Präsidenten, wo das Geld nach dem Tode des Sohnes hingekommen sei, gab die Angeklagte zunächst keine Antwort. Und so stellte der Präsident fest, das Geld sei nicht an die Tanten gekommen, sondern den Jesuiten in Holland ausgeliefert worden. Schließlich erklärte die Angeklagte, 36.000 Mark von den 66.000 seien ihr von den Jesuiten wiedergegeben worden. Die beiden Tanten klagten auf Herausgabe der Erbschaft, für welche die Angeklagte haftbar sei. Die Verhandlungen enthüllten, dass die Witwe Ebenhöch für ihr Verhalten im Prozesse den Rat der Jesuiten und speziell des Jesuiten Hermann Nix eingeholt hatte. Briefe dieses Jesuiten, aber ohne Unterschrift, aus Ditton Hall in England datiert, wo Nix damals geistlicher Vater, das heißt Seelenführer der Theologie-Scholastiker war, wurden im Besitze der Ebenhöch gefunden. Auch aus den Briefen des Pfarrers Hartmann, der die Angeklagte Ebenhöch zu falschen eidlichen Aussagen über ihr Vermögen verleitet hatte, geht die Beteiligung des Jesuiten Nix klar hervor. Nix wird in diesen Briefen nicht mit seinem richtigen Namen genannt, sondern als Herr Ditton Hall, sein Aufenthaltsort in England, oder Herr Witness, die Poststation von Ditton Hall, bezeichnet, und von Geldsendungen der Jesuiten an Frau Ebenhöch wird als von Bildersendungen gesprochen. Ein in Gegenwart des Jesuiten Nix getätigter notarieller Akt gelangte zur Verlesung, wodurch der junge Ebenhöch sein Vermögen den Jesuiten verschreibt. Pater Hartmann, der sich anfänglich aufs Leugnen verlegte, gestand schließlich unter Tränen, er habe nur deshalb geleugnet, weil er für seine heilige Pflicht es gehalten habe, die Jesuiten nicht bloßzustellen. Auf die Frage des Präsidenten, ob also die Jesuiten und besonders der Jesuit Nix die Macher der ganzen Sache gewesen seien, setzte Hartmann zur Antwort an, schwieg aber dann. Gewiss auch eine Antwort. Die aktenmäßige Darstellung des Prozesses mit seiner Vorgeschichte in der Schrift »Der Jesuiten-Sensationsprozess des Pfarrers Hartmann von Kronungen« verhandelt vor dem Schwurgerichte in Straubing, Barmen 1891. Als der Ruf des sterbenden Ebenhöch, »Mutter, das Geld«, in meine Ohren tönte, ahnte ich nichts von dem Hintergrunde, den der Ruf hatte, und der wenige Jahre später vor dem Schwurgerichtsschranken von Niederbayern aufgerollt werden sollte. Ich glaubte den Jesuiten Nix, dem Hauptschuldigen im Prozesse, dass der Sterbende in unerklärlichen Fieberfantasien gesprochen habe. Alles, was über Reichtum und Gelderwerb des Ordens und über seine sich daraus ergebende Üppigkeit gesagt worden ist, findet eine geradezu klassische Bestätigung durch die als streng vertraulich niedergeschriebenen Denkwürdigkeiten des schon öfter erwähnten Jesuiten Cordara. Döllinger hat das wichtige Dokument aus dem Staube der Münchner Archive ans Tageslicht gezogen. Viele werfen der Gesellschaft Jesu Habsucht und wahnwitzige Begierde nach Reichtum vor. Man erregte sich, dass die Gesellschaft mit in der Tat großen Einkünften ausgestattet war und dass sie in kurzer Zeit den Reichtum der alten Orden erreicht und sogar übertroffen hatte. Und nichts anderes weiß der offizielle Historiograph des Ordens, denn das war Cordara während 35 Jahren, auf solche Anklagen zu erwidern als Was der Frömmigkeit der Gläubigen zuzuschreiben ist, wurde der Habsucht und Schlauheit der Jesuiten zur Last gelegt. Siehe Denkwürdigkeiten, Döllinger Beiträge 366. Cordara gibt also den Reichtum seines Ordens zu, aber er führt seinen Ursprung zurück auf Frömmigkeit der Gläubigen, unterlässt dabei jedoch zu sagen, dass die Frömmigkeit, wie wir gesehen haben, durch Insinuationen und unentgeltliche Hilfeleistungen der Jesuiten starke Antriebe erhält. Noch deutlicher und belastender sind Cordaras Mitteilungen über ein Gespräch, das er mit dem Könige von Sardinien hatte. Der König habe ihm gesagt, zwei Dinge seien dem Orden besonders schädlich gewesen: sein übermäßiger Reichtum und seine Vorherrschaft vor den übrigen Orden. Ich antwortete, so sei es vielleicht. Und was die Reichtümer betrifft, habe ich offen gestanden, dass, obwohl viele Kollegien Not litten, doch die ganze Gesellschaft Jesu reich und üppig genannt werden könne. Am angegebenen Ort, Seite 35 und folgende. Dem zugestandenen Reichtum und der Üppigkeit der ganzen Gesellschaft gegenüber betont Cordara dann allerdings die Armut und Bedürfnislosigkeit des einzelnen Jesuiten. Aber mit schlechtem Erfolge, denn er kann die Worte nicht ungeschrieben machen, die er gerade über Verweichlichung und Bedürfnisfülle der einzelnen Jesuiten, der Apostel, wie er sie sarkastisch nennt, klagend und tadelnd, wenige Seiten weiter niederschreibt. Viele unserer Apostel wünschten sich ein ruhiges und untätiges Leben im Schatten der Kollegien. Sie glaubten viel gearbeitet zu haben, wenn sie den ganzen Vormittag damit zugebracht hatten, einigen frommen Weiblein Beichte zu hören. Viele widmeten sich, wenn sie einmal in der Woche vor einer frommen Versammlung von Adligen oder Kaufleuten gepredigt hatten, die übrige Zeit der Pflege ihres Körpers, der Lesung von Büchern oder verbrachten sie mit Empfang von Freunden und unnützen Gesprächen. Ich selbst habe Apostel gekannt, die nicht nur jene Arbeit und Mühe flohen, sondern die verweichlichter waren als Frauen, die zugrunde zu gehen glaubten, wenn sie nicht morgens ihre Schokolade bekamen, nicht nach dem Essen eine gute Stunde schlafen konnten, wenn auch nur das Geringste an Schlaf oder Speise fehlte. Und das waren Menschen, nicht durch Natur oder Erziehung für Genüsse geschaffen, im Gegenteil. Sie waren von Jugend auf hart, um nicht zu sagen unbarmherzig erzogen. Ihre Weichlichkeit haben sie in der Gesellschaft Jesu sich angeeignet. Am angegebenen Ort, Seite 64 und folgende.